Deine Stadt hat tolle Rapper, meine Stadt hat dafür Mörder. Yes, ja und ich und im Trunk ein scheiß Körper. Rapper meinen, sie sind high, doch ein Ad wird von mir reich. Und sie merken, sie sind scheiße. Jede Line von mir ein Tweet, jedes Hate-Line ein Meme. Wenn ich sage, dass ich töte, bedeutet, dass ich bin real. Du bist alternativ, ich lass Magazin. Clips in die Pistol, nix mit Nasen ziehen. Du machst auch Charlie Sheen, doch Raps wie MC Reen. Ich wär gern ein Spasti, doch bin dafür zu Demo. Ich hol die Beute, hol sie ein. Bevor ich mir dein Tape anhöre, pumpe ich im Chevy Störgeräusche. Du kannst handeln neben Toll, dafür habe ich Erfolg. Nicht vom Rap her, Bitch, ich meine mit Business an meinem Blog. Du bist Cloud Rap pur und hast Lean im Cup. Wir haben Alistair Crowley als Feature-Gast. G-O-A-T, Baphomet. Wir haben Ziegenköpfe. G-O-A-T, Baphomet. Wir töten dich, du Fotze. G-O-A-T, Baphomet. Wir haben Ziegenköpfe. G-O-A-T, Baphomet. Wir töten dich, du Fotze. Alle schauen uns an, Mann, wir fühlen uns wie auserwählt. Waffe in der Hand, denn der Schrank ist schon voll mit Geld. Sitzen vom PC, Mann, wir gehen nicht in die Außenwelt. Alle schauen uns an, Mann, wir fühlen uns wie auserwählt. Yes, yo, und James Space, O-T-O, oh, O-T-O. Yes, yo, und James Space, O-T-O, oh, O-T-O. Yes, yo, und James Space, O-T-O, oh, O-T-O. Yes, yo, und James Space, O-T-O, oh, O-T-O. Ich bin Crowley's Sohn, yes, yo, meine Freundin Peaches Geld auf und ich streb sie in den Selbstmord, James Space ist aus dem Süden, fast aus Memphis, zu Besuch bei mir in Salem. Meine Kirche ist ein Judas, um in anderen zu brennen. Es ist Mittwoch und heute trage ich schwarz um den Hals, so viel Gold, Mann, ich fühle mich wie kalt gemacht und bleib nur mit der Clique, dein Connecten hat mich abgefuckt, ich brauche keine Label, ich regel das auf meiner Art Blei, meine Kugel fliegt schneller als das Licht, oder kannst du sie noch sehen, bevor sie trifft, ich glaub nicht, ich trink Gift nur um zu zeigen, dass ich das überlebe, Alter, alle meine Jungs töten Rapper auf Befehl, der Lauf meiner Glock glänzt im Mondlicht, dämonisch. Dämonisch, eure Jazz-Sample Beats sind mir komisch. Ich rappe wie ikonisch und die Beats sind elektronisch. Alle schauen uns an, Mann, wir fühlen uns wie auserwählt. Waffe in der Hand, denn der Schrank ist schon voll mit Geld. Sitzen vom PC, Mann, wir gehen nicht in die Außenwelt. Alle schauen uns an, Mann, wir fühlen uns wie auserwählt. Alle schauen uns an, Mann, wir fühlen uns wie auserwählt. Waffe in der Hand, denn der Schrank ist schon voll mit Geld. Sitzen vom PC, Mann, wir gehen nicht in die Außenwelt. Alle schauen uns an, Mann, wir fühlen uns wie auserwählt.